WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. 1 Uhr nachts. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht, freie Themennacht. 0800 220 50 50. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Völlig egal, über welches Thema. Oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Ralf und Ralf ist 48. Guten Morgen, Ralf. Ja, guten Morgen. Hallo Ralf, um was geht's? Also ich habe folgendes Problem. Vor circa 4 Monaten habe ich eine Frau kennengelernt, wo ich jetzt erstmal vor kurzem erfahren habe, dass sie der Gemeinschaft der Zeugen Jehova angehören. Mhm. Und das ist eine Sache, sag ich mal, da komme ich so nicht mit klar, weil die Gefühlswelt ist momentan bei mir total auf dem Kopf, weil ich bin mit ihr, wie gesagt, über Kleinigkeiten eigentlich zusammengekommen. Ich hatte ihr erst geholfen bei Kleinigkeiten im Haushalt, habe kleine Reparaturen im Haushalt vorgenommen bei ihr und dergleichen. Mhm. Und dann hat sich jetzt eins zum anderen hat es sich dann ergeben, bis auch zum Austausch von Zärtlichkeiten. Mhm. Jetzt war nicht direkt auf sexueller Basis, aber es wurde gekuschelt, es wurde sich gegenseitig im Arm genommen, es wurde sich gegenseitig geküsst und alles. Und im Anfang hat man auch von außen her von ihrem Verhalten gar nicht gemerkt, dass sie da irgendwie den Zeugen Jehovas angehört. Mhm. Wann hat sie es dir offenbart? Gesagt hat sie es mir jetzt vor circa 3 Tagen. Ja. Ah, dann ist sie ja für eine Zeugin Jehovas schon sehr weit gegangen mit dir. Ja, so wie sie sagte, hätte das eigentlich gar nicht passieren dürfen. Ja, genau, ganz genau. Ja, und deswegen, sie wundert sich da selbst und sie kommt auch mit der Situation so nicht klar. Und jetzt ist sie schon eine ganze Zeit auch schon, jetzt ist es circa 2 Wochen her, wo sie sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Kommst du denn mit der Situation klar? Momentan nicht so richtig, weil ich hänge an ihr und auch an dem Kind, was sie hat. Sie hat ein Kind. Mhm. Und sie hat ein Kind, ist alleinerziehend bei den Zeugen Jehovas. Ja, richtig. Hat sie dir was darüber erzählt? Ist das nicht schon irgendwie eine Sünde, irgendwie den Partner zu verlassen? Oder ist der Partner gestorben? Oder was ist passiert? Nein, sie war verheiratet gewesen, lebte in Scheidung. Mhm. Und während der Scheidung hat sie eine andere Bekanntschaft gehabt. Und das Kind ist ehelich, aber da hat sie sich auf eine andere Bekanntschaft eingelassen gehabt. Und ist dadurch damals mal bei den Zeugen Jehovas für die Dauer von 6 Jahren ausgeschlossen worden. Ah, siehst du, da haben wir's. Ja, mhm, und wie das dann auch in die Brüche ging, wurde sie jetzt vor circa 4 Jahren wieder bei den Zeugen Jehovas aufgenommen. Wenn die wüssten, was die jetzt mit dir macht, dann wäre sie wieder draußen wahrscheinlich. Weil, ja, sie sagte mir jetzt, ich habe jetzt auch gestern Mittag, hat sie mit mir gesprochen. Und sie ist auch mit ihrer Gefühlswelt praktisch durcheinander. Sie hat auch zugegeben, dass sie mir gegenüber Empfindungen hat und alles, das auch weit über ihrem Glauben eigentlich hinausgeht. Das hat sie dir gegenüber, das hat sie ihr wem zugegeben? Sich selbst zugegeben oder gegenüber der Gemeinde schon? Nein, das hat sie mir gegenüber zugegeben gestern. Ja. Und sie käme damit auch nicht klar. Mhm. Und jetzt werde ich dazu praktisch gedrängt, dass es heißt, ich solle mich mal mit den Zeugen Jehovas, und zwar mit den 3 Ältesten, zusammensetzen. Ah, daher weht der Wind. Und da irgendwie nochmal mit denen zu reden. Das heißt im Klartext, um nochmal mit denen zu reden, die wollen dich, wenn, dann da darüber ziehen. Sonst gibt es da nichts zu reden. Richtig. Richtig, genau so sieht's aus. Wärst du oder bist du empfänglich für dieses Gedankenmodell? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil ich bin vor längerer Zeit auch persönlich aus der Kirche ausgetreten und habe somit eigentlich gar nichts, sage ich jetzt mal, so damit an der Mütze, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Mhm. Ist es denn für Sie, wäre es für Sie auch eine Variante, die Zeugen zu verlassen? Nein, sie macht es auf keinen Fall. Sie ist seit Kind auf damit involviert mit der Sache durch die Eltern. Und sie betont es auch immer wieder. Und ich merke auch, wenn ich mit ihr alleine bin, was ihr Glaube angeblich auch verbietet, dass dafür nur zu, also ihr Glaube sagt, wir dürfen nur zusammen sein, solange wie eine dritte Person dabei ist, damit kein unsittliches Verhalten erst aufkommen kann. Ja. Weil bereits sich rumküssen und sowas, alles wird bei ihr, in ihrer Religion, bei den Zeugen Jehovas schon als Hurerei betitelt. Und somit auch schon ein Kriterium, dass sie eventuell ausgeschlossen werden könne. Ich verstehe. Sie will definitiv, sagen wir die Fakten, sie will definitiv dabei bleiben. Sie möchte dabei bleiben, aber möchte sich aber auch nicht von mir trennen. Sie will definitiv dabei bleiben. Das hat sie so gesagt. Ja, richtig. Du sagst, du willst definitiv nicht dieser Gruppierung beitreten. Richtig. So, dann aber ich möchte nix. Sie aber auch nicht verlieren. Ja, aber es gibt nicht die Quadratur des Kreises. Entweder trittst du bei oder sie tritt aus. Nur die beiden Möglichkeiten gibt's. Das ist im Moment bei mir der Knackpunkt, weil ich hänge dermaßen in der Luft, ich weiß hinten und vorne nicht mehr, was los ist und was ich da überhaupt jetzt noch machen kann, was da die beste Möglichkeit ist. Ralf, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Wenn sie ganz klar ist, und so schilderst du sie mir gerade, wenn sie ganz klar ist und sagt, ich will in der Glaubensgemeinschaft bleiben. Ja. Und du ganz klar, das höre ich ja bei dir jetzt schon raus, dass du dafür nicht empfänglich bist und du da nicht eintreten willst. Ja, richtig. Gibt es keine Zukunft zwischen euch beiden? Naja, damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet. Ja, Ralf, aber Mensch, du bist ein erwachsener Kerl. Das hast du dir wahrscheinlich auch schon ausgedacht. Ja, ich hatte mir meine Gedanken gemacht gehabt, aber ich komme, sage ich damals in meinem Team nicht mehr klar, weil die Leute, ich habe die schlechte Erfahrung auch persönlich mit den Zeugen Jehovas schon gemacht gehabt. Dass sie richtig aufdringlich geworden sind und ich bin nicht der Typ, der anderen Leuten da irgendwie was... Nein, und wenn das nicht dein Ding ist, kannst du auch nicht wegen ihr dort eintreten. Da ist das Unglück schon vorprogrammiert. Irgendwann geht dir das so auf den Senkel und dann richtet sich die schlechte Emotion auch noch gegen deine Freundin. Das ist nicht die Lösung. Eigentlich ist die Lösung, dass sie irgendwie blickt, dass das vielleicht nicht das Richtige für sie ist und ein freies Leben, ich sag mal freies Leben, sich für ein freies Leben entscheidet. Ja, aber ich hatte, wie gesagt, ja auch schon mit ihr intensiv darüber gesprochen, über die ganze Situation und daraufhin hat sie es lieb und gut gemeint, hat mir ein Buch gegeben, auch von den Zeugen Jehovas, aber es ist geschrieben als normale Literatur eigentlich. Und das Buch hat, das heißt, das Geheimnis des Familienglücks. Ja, sie will dich rüberziehen damit. Ja, und da habe ich festgestellt, dass da aber etliche Widersprüche drin sind. Da sind tausend Widersprüche drin, was sie dir für Bücher geben. Ja, richtig, weil sie sagt mir immer, es würde nicht gehen, dass ein Zeuge Jehova irgendwie mit einem Fremdgläubigen zusammengeht und alles. Aber in diesem Buch wird genau das Gegenteil erklärt, dass es eigentlich möglich wäre. Ja, dann soll sie dir das mal erklären. Dann soll ihre Gemeinde da mal dem zustimmen, wenn das geht. Ja, richtig, aber sie beharrt darauf, dass das eben halt so nicht ging, weil auch in dem Buch dann wiederum steht, keine zwei Seiten weiter, dass eine Zusammenkunft zwischen verschiedenen Religionen eigentlich nicht in Frage käme. Ja. Das funktioniert auch nicht. Ein Dilemma, eine eigentlich nicht lösbare Situation, in der ihr da drin hängt. Ja, richtig. Da gibt es keinen Ratschlag. Da gibt es keinen Mensch auf der Welt, kann euch einen Rat geben, einer von euch muss eine Entscheidung fällen. In dem Moment werde ich das dann wohl sein müssen. Ja, es sei denn, ich weiß es ja nicht, so viele Tage diskutiert ihr ja noch nicht miteinander. Vielleicht erreichst du sie ja doch mit gewissen Argumenten und mit deiner Überzeugung und vielleicht... Im Moment, seitdem sie mir das jetzt offen gesagt hat, dass sie dazugehört, weicht sie mir immer aus, wenn ich das Thema anspreche. Ja, das ist natürlich auch keine Lösung. Dann vertagt man das Thema nur und irgendwann kracht es richtig zusammen. Ja, richtig. Und ich meine, ich finde das völlig legitim. Es liegt auf dem Tisch, da sind zwei verschiedene Welten prallen aufeinander und da muss man drüber reden. Ich finde, dazu hast du nur wirklich das Recht. Und da muss man als zwei erwachsene Menschen am Tisch sitzen und darüber reden, wie machen wir das, wie lösen wir das. Bist du bereit, bin ich bereit? Nur so. Das habe ich ja versucht, mit ihr so zu machen. Aber wie gesagt, sie weicht mir aus. Gut. Und kommt jetzt eben halt mit dem an, dass sie sagt, ich solle doch mal da hoch zum Versammlungsort hochkommen und mit den drei Ältesten darüber sprechen. Gut, Ralf, dann mach. Aber die würden mir im Endeffekt, da meinte sie, nichts anderes sagen, wie sie jetzt auch, dass es zurzeit unter den Umständen nicht in Frage kommt. Mach's doch mal. Kriegst du ein bisschen mehr Realität von der Zeugen Jehovas Welt. Geh mal hin. Ist doch eine interessante Erfahrung. Mal sehen, wie du das empfindest. Vielleicht bist du dann in deiner Meinung, wie immer sie auch sein mag, noch mehr bestätigt, wenn du dieses Gespräch geführt hast. Hm. Mach doch mal. Das ist die beste Einzelmöglichkeit. Ja, mach doch mal. Mach das. Kann ja nichts passieren. Geh mal hin. Unterhalte dich mit denen. Hm. Gut, dann werde ich das mal tun. Ich wünsche euch viel Glück. Ich sage euch. Ja, das können wir gebrauchen. Alles Gute, Ralf. Ja, besten Dank. Tschüss, ciao. Danke fürs Zuhören. Gerne, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Alena. Alena ist 26. Guten Morgen, Alena. Guten Morgen. Hallo, Alena. Um was geht's? Heute geht es darum, dass ich gerne erzählen möchte, wie es ist, als kleines Kind behandelt zu werden. Wie es ist, als kleines Kind behandelt zu werden? Richtig. Wirst du als kleines Kind behandelt? Ja, von meinem Lebenspartner. Man nennt dieses Ganze auch Adult Child. Und für viele ist es ein Fetisch. Was mir ganz wichtig ist, dass auch klargestellt wird, dass es bei uns kein Fetisch ist, sondern von meiner Seite aus ein reiner Nachholbedarf, weil ich halt sehr viel Mist in meiner Vergangenheit erlebt habe und das nicht alles gerade sehr positiv war, ja. Somit keine Kindheit hatte. Und das jetzt quasi nachhole. Noch ein paar Faktenfragen. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen, mit deinem Partner? Mit meinem Partner bin ich jetzt circa ein Jahr zusammen. Ja. Ist der ungefähr in deinem Alter? Ja, er ist 2 Jahre jünger. 2 Jahre jünger? Ja. In der Tat kenne ich das auch als sexuellen Fetisch. Das hat man mir hier schon einige Male erzählt. Das heißt, ich es kenne, da gehen die Menschen in die Rolle eines Kindes oder Kleinkindes und lassen sich dann entsprechend von ihren Partnern als Rollenspiel bis hin zu sexuellen Aktionen verwöhnen, bis hin zu Windeln und so ein Kram. Also das ist bei uns ganz anders, sage ich gleich von vornherein. Ja. Bei uns ist das so, ich bin inkontinent und habe aufgrund dessen halt auch Windeln. Warum bist du, kurze Zwischenfrage, warum bist du inkontinent? Das kann keiner sagen. Es heißt nur, dass ich eine Stressinkontinenz habe. Das heißt, der Urin sammelt sich in der Blase und ich habe aber keinen Harndrang. Aha. Ich merke es nicht. Es kommt einfach nur dann schwallartig raus. Ah ja. Also kein organisches Problem, sondern ein psychisches Problem? Ja, sagt man. Sagt man. Man geht davon aus, dass es von der Psyche kommt. Mhm. Okay, erzähl mal weiter. Ja, und bei uns ist das halt so, wir haben viele Sachen schon mittlerweile. Also ich habe ein Gitterbettchen, wo ich drin schlafe. Ich habe bestimmt 30 Nuckefläschchen. Ich habe ganz viele Schnuller. Ich habe Bodies. Ich habe Strampler. Ich habe etliches Equipment, kann man sagen. Was hast du jetzt gerade im Moment an? Im Moment habe ich einen Strampler an. So. Schade, dass ich dich nicht sehen kann. Ich würde dich gerne sehen. Ja. Fände ich interessant. So, du hast einen Strampler. Welche Farbe? Lila. Lila, ein lila Strampler an. Ja. Und Füße allerdings. Also das ist einer mit schwarzen Monden und Sonnen drauf. Wie süß. Ja. So. Der ist auch ganz toll. Und du schläfst in einem Gitterbettchen. Genau, das ist 90 mal 2 Meter. Also das ist halt eine ganz normale Bettengröße, allerdings dann rechts und links quasi Gitterstäbe und auf der linken Seite kann man dann auch 4 Stäbe rausnehmen, also halt wie so ein richtiges Kinderbett. Ja, wie läuft das dann so abends ab? Bringt dein Freund dich ins Bettchen? Ja, genau, also abends ist das dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Arbeit komme, dann wickelt er mich halt erst, dann macht er mir eine Wanne. Du bist ja eine erwachsene Frau, wie groß bist du? Ich bin 1,65. 1,65, wie wickelt dein Freund dich? Ich habe einen Wickeltisch. Entschuldige, wenn ich lache, ich meine es nicht böse, aber es ist ja erstmal lustig für jemanden, der damit nicht so vertraut ist. Ja, das ist für viele ganz komisch. Dann liegt Alina nackig auf dem Wickeltisch. Genau. Ganz nackig. Ja. Und dein Freund macht das mit dir, was man so mit Babys macht. Dann. Ja, genau. Also wird gepudert und geschrubbt und gewischt und... Nein, also das läuft halt so ab. Ich lieg dann halt in Windel auf diesem Wickeltisch und er macht dann halt die Windel auf, macht mich sauber mit Feuchttüchern, cremt mich dann mit Penatencreme ein. Ja. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich Werbung gemacht. Ach, das ist völlig egal. Und ja, und, wickelt mich dann einfach, also macht dann eine neue Windellichter an und macht die dann zu und fertig. Und dann zieht er mir den Strampler an. Stopp, eine Frage, wenn er dich da mit der Creme eincremt und so weiter, ist das für dich sexuell erregend? Nein, null. Gar nicht. Ach. Gar nicht. Ich kann auch völlig abschalten. Also ich kann das ganz klar trennen, ob das jetzt kleine Welt ist oder erwachsenes Leben. Wir würden die kleine Welt niemals miteinander verbinden in unserem sexuellen Verhältnis. Ich niemals. Verstehe. Das heißt, er, wenn er dich cremt, ihn erregt das auch nicht? Nein, überhaupt nicht. Ihr habt, bevor du das weitererzählst, eine gesonderte Sexualität, die eine erwachsene Sexualität ist. Genau, richtig. Da bist du nicht das kleine Strampelmädchen, sondern die Alena mit 26. Ja, genau, richtig. So, jetzt hat er dich schön frisch gemacht und gecremt und dann? Ja, und dann legt er mich halt ins Bettchen. Halt! Vorher gibt's doch noch ein Fläschchen. Ja, Moment. Ah. Er legt mich ins Bettchen. Und dann macht er in der Zeit eben schnell das Fläschchen mit der Folgemilch und bringt mir das dann abends ins Bett, liest mir dann, während ich meine Flasche leer trinke, eine Gute-Nacht-Geschichte vor und... Noch eine Frage zur Flasche. Ist da nur Milch drin oder auch ein bisschen Likör? Nein, nur Milch. Nur Milch, okay. Nur Milch. Nicht Baileys oder sowas? Ach, nein, nein, kleine Namen. Kinder dürfen keinen Alkohol. Natürlich nicht. Nein, nein, ich dachte, damit man es dir dann ein bisschen schöner macht. Nein, nein, gut. Ganz normale Milch. Ja, genau, so, ganz normale Milch. Die Gute-Nacht-Geschichte. Genau, dann kriege ich eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen, meistens von Laura Stern. Das ist meine Lieblingsserie, sag ich jetzt mal, wie auch Lieblingsbücher. Ich habe auch ganz viele Hörspiele davon. Machst du denn, was kleine Kinder ja auch mal, quakst du auch mal zwischendurch? Ich sag mal so, in meiner kleinen Welt bin ich meistens, ja, man könnte sagen, zwischen 3 und 4. Also ich weiß halt schon genau, was ich will. Und, ja, manches lasse ich mir halt gefallen und manches nicht. Schreist du auch schon mal? Nein. Verstellst du die Stimme? Die Stimme verstelle ich, ja. Mach mal, sprich mal so, wie du in deine Rolle sprichst. Sag mal zu mir, dass du kein Fläschchen mehr haben willst und du möchtest gerne deine Geschichte hören. Sag mir das mal in deiner Kinderstimme. Papi, ich hab dich doch lieb, ne? Ich möchte gerne keine Flasche mehr. Kannst du mir jetzt meine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Du sagst zu deinem Freund dann Papi? Ja, genau. So, jetzt erzählt er dir die Gute-Nacht-Geschichte. Du liegst kuschelig weich in deinem Bettchen. Ja. Und dann? Ja, dann zieht er mir, wenn er fertig ist, zieht er mir die Spieluhr auf. Also ich habe so ein Mobile, ich habe das Gitterbettchen ja mit Himmel. Mhm. Und oben am Himmel hängt dann halt so ein Mobile, was sich dreht. Mhm. Das ist ein ganz normales Kindermobile. Und dann dreht er mir das auf und dann liege ich da und dann schlafe ich irgendwann ein. Und morgens werde ich dann halt ganz, ganz liebevoll geweckt. Dann stehe ich ganz normal auf und... ja, mein Papa, mein Freund, in Klammern Papa, zieht mich dann aus und zieht mir andere Sachen an und dann geht's ins Badezimmer, dann hilft er mir beim Zähneputzen, dann macht er mir Frühstück und einen warmen Kakao morgens und ja, und dann entweder unternehmen wir was, wenn ich jetzt zum Beispiel frei habe oder halt, wenn ich arbeiten muss, macht er mir meinen Rucksack fertig und ja. Aber wenn du arbeiten musst, was arbeitest du? Ich arbeite als Angestellte in einer Verpackungs- und Vormontage. Okay, gut. Wenn du zur Arbeit gehst, dann muss doch irgendwo mal die Rolle wieder umgedreht werden. Spätestens dann, wenn du kurz vor dem Verlassen der Wohnung bist. So sieht's aus. Das heißt, zieht er dich denn dann auch noch an, so als erwachsene Alina? Alina, ja, genau. Das tut er auch noch? Ja, genau. Mhm. Also wir kosten das wirklich bis auf die letzte Sekunde aus, weil wir halt sehr wenig Zeit haben in meiner kleinen Welt, weil ich, wenn ich abends von der Arbeit komme, haben wir es schon meistens 5:45. Und findet denn deine kleine Welt, also diese Kinderwelt, in eurer gesamten Freizeit statt? Meistens, ja. Meistens? Ja. Ihr wohnt ja, ihr wohnt ja auch zusammen, ne? Ja, genau, wir wohnen zusammen. Pennt dein Freund schon? Nein. Ist der wach? Ja. Ist der gar neben dir im Zimmer? Nee, der ist gerade ins Kinderzimmer gegangen. Ich kann mal eben schnell gucken. Ich würde gerne mal ein paar Worte mit ihm sprechen, wenn er Lust hat. Ich kann ihn fragen. Ich frag ihn mal. Sprechen kann ich nichts. Nein, das ist schon klar. Versprochen muss ja auch nichts werden. Schatzi, möchtest du mal eben kurz mit Domian reden? Ich gebe mal eben weiter. Ja, sehr nett. Guten Morgen, Domian. Hi, wie heißt du? Marc. Marc, das ist ja eine verrückte Sache, die wir gerade gehört haben. Jetzt sag mir doch mal, wie du das als Freund, du kennst deine Freundin, die Alina, Entschuldigung, ja, erst seit einem Jahr. Wie empfindest du das alles, was ihr da macht? Ja, also wir haben uns kennengelernt übers Internet und ich wusste von vornherein, dass sie inkontinent ist. Ja. Und das ist nun mal eine Krankheit, wo sie nichts für kann und wo man sich damit abfindet, man liebt ja nun mal die Person und nicht, was da noch so mit dranhängt. Ja. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass sie da halt sich sowas wie eine kleine Welt aufgebaut hat und ihre Kindheit nachholen möchte. Mhm. War natürlich am Anfang auch irgendwie merkwürdig und... Du warst mit solchen Dingen noch gar nicht vertraut früher? Nee, nicht so wirklich. Ne? Nee. Es ist schon... Ja, aber was Komisches, wenn eine erwachsene Frau zu einem sagt, man möchte irgendwie die Kindheit nochmal erleben. Ja, oder wenn deine Freundin zu dir Papa sagt, wie empfindest du denn das? Das ist mittlerweile ganz normal. Am Anfang war es ein bisschen eigenartig, aber mittlerweile ist das ganz normaler Alltag. Machst du dieses Rollenspiel, so wie Alena das gerade ja gut beschrieben hat, machst du das immer gerne mit? Was heißt immer gerne? Also es gibt auch mal Tage, wo man dann so denkt, naja... Nun langt's, aber ja, das ist sehr selten. Ich mache es halt ihr zuliebe. Ja, aber es geht nicht so weit, dass du dann auch irgendwann mal ein paar Stunden der kleine Junge sein willst. Nein, auf keinen Fall. Also das würde mir nie einfallen. Ihr könnt dann doch auch nie zusammen in einem Bett schlafen, weil sie ja immer in ihrem kleinen Kinderbettchen relativ klein, in ihrem Gitterbettchen schläft. Ja, also die meiste Zeit ist das so, dass sie wirklich in ihrem Gitterbett schläft, aber es gibt auch Phasen, wo sie dann halt erwachsen ist und wo wir dann auch gemeinsam im Schlafzimmer, im großen Ehebett schlafen und... So, das ist jetzt auch eine andere wichtige Frage. Jetzt seid ihr so oft in diesem Rollenspiel. Sie ist das kleine Mädchen, du bist der Papa. Wie ist denn das dann für dich, wenn sie plötzlich dann wieder Alena ist und du wirklich mit ihr Sex hast? Das ist was ganz Normales, weil wir das strikt trennen. Kleine Welt und Erwachsensein wird ganz strikt getrennt. Also sie hat nie irgendwelche Kinderaccessoires oder Kindersachen an, bevor ihr dann Sex habt? Nein. Das ist wirklich komplett getrennt voneinander? Das wird komplett getrennt. Wie ist das denn bezogen auf deine Sexualität, wenn du sie zum Beispiel da so windelst, wie sie es gerade auch beschrieben hat? Was empfindest du dabei, wenn du sie cremst, wenn du sie sauber machst? Dabei empfinde ich nichts. Sie ist nun mal inkontinent und sie möchte, dass ich das mache, weil es für sie einfach ist, statt sich da selbst das im Stehen oder sonst wie zu machen. Ja. Das ist für mich was ganz Normales. Ja, nun ist das ja auch, wenn man das fast jeden Tag mal, das ist ja so gut wie jeden Tag, wie ihr es gerade beschrieben habt. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen lästig für dich? Nein. Also jeden Abend Windel, jeden Morgen die gleichen Rituale zu machen? Ja, das hat sich irgendwann so eingelebt. Ne? Das läuft einfach so nebenbei mit. Wie nennst du eigentlich deine Freundin, wenn sie in der Kinderrolle ist? Ganz normal, entweder Schatz oder Alena oder also. Es gibt keinen besonderen Kosenamen, das gibt es nicht. Nein. Nee. Ich finde es völlig schräg, muss ich ja sagen. Ich meine, ich habe da überhaupt gar nichts gegen. Außerdem, wer wäre ich, der da was gegen zu haben hat? Es ist ja wichtig, dass ihr beiden euch da arrangiert. Und wenn ihr beiden da so ein System gefunden habt, ist das völlig in Ordnung, finde ich. Wissen das Freunde von euch oder Verwandten? Ja. Ja? Also wir haben uns, also Freunde wissen es fast alle, weil die wissen halt, dass sie inkontinent ist, und es gibt dann auch so ein paar Freunde, die man dann auch so aus, es gibt ja auch so eine Art Szene da, es gibt ja mehrere Leute, die das ausleben, und da gibt es so ein paar Leute, mit denen man befreundet ist, die das wissen, und alles kein Problem und alles läuft glatt und klar. Ja. Ja. Solange man die nicht so da mit reinbezieht, also das heißt immer von der Verwandtschaft zum Beispiel, solange ihr uns da raushaltet, ist das alles okay, wir möchten nur nicht mit reingezogen werden. Ich verstehe, das passiert ja auch alles in euren vier Wänden. So sieht's aus. Lieber Marc, danke für deine offenherzige Auskunft und gib mir doch bitte netterweise nochmal deine Freundin. Ja, mach ich doch. Tschüss. Tschüss. Hallo? Alina, das ist ja wirklich eine irre Welt, die ihr da kreiert habt. Ich habe es gerade zu Marc gesagt, das ist klingt schräg und abgefahren, aber wenn ihr beiden euch dabei wohlfühlt, ist das völlig in Ordnung, finde ich. Ja. Wie lange soll das noch so gehen? Wächst du auch? Wirst du immer älter? Nein, also ich bleibe immer auf dem Stand einer Vierjährigen. Mhm. Ich feiere jedes Jahr quasi meinen vierjährigen Geburtstag. Das ist wie in einem absurden Film, wie schräg. Ja, viele verstehen das nicht oder viele können das auch nicht nachvollziehen. Also die Verwandtschaft hatte zum Beispiel ganz, ganz große Probleme damit. Glaubst du denn, dass das irgendwann ausgelebt ist? Oh, wenn ich vielleicht mal eine Traumatherapie mache, dann vielleicht. Ja, dahinter steht natürlich ein großes Problem und schwere und schwierige Zeiten. Du hast ja die Andeutung gerade schon gemacht. Du hast deine Kindheit nicht leben können. Genau. Darauf sind wir jetzt leider nicht konnten wir nicht eingehen. Ja. Deshalb möchte ich dir sehr gerne anbieten, dass sich mein Psychologe nochmal anruft. Vielleicht kann der dir noch ein paar wegweisende Tipps geben, was auch diese Traumatherapie anbelangt und dieses ganze andere Thema. Okay? Ja, gerne. Das machen wir sehr gerne. Dann ruft der Peter dich gleich an, Alena. Ja. Ich wünsche euch beiden viel Glück, alles Gute und lasst es euch gut gehen. Dankeschön, danke, danke. Ich wünsche dir auch alles Gute, Domian. Dankeschön. War nett, mit dir zu sprechen. Sehr nett von dir. Tschüss, Alena. Ciao. Jo, tschüss. So, dann höre ich gerade, wir hatten hier in Köln, in der Kölner Südstadt, glaube ich, ein Bombenalarm, und diese Bombe ist wohl jetzt gerade gesprengt worden, und ich hoffe mal, dass alles gut gegangen ist. Wenn irgendwelche Informationen noch kommen, gebe ich das gerne hier live weiter. Wir haben 1.27 Uhr und es geht weiter mit Günther, 57. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag, ja. Hier ist der Günther aus Coswig-Anhalt. Es gibt denn hier in der Ostzone zwei Coswigs. Na, Ostzone wollen wir nicht mehr sagen. Es gibt hier zwei Coswigs. Das eine ist bei Dresden und das andere ist zwischen Dessau und Wittenberg. Und da bin ich. Ah, sehr gut. So, Gottchen, nee. Günther. Also folgendes Problem. Ja. Ich habe meine Fahrerlaubnis freiwillig weggegeben. Also dem Fahrerlaubnisamt, wie hieß es, Verkehrsamt, einfach hingegeben. Warum? Ja, warum? Das ist das Problem. Das Arbeitsamt Wittenberg, die hätten mich verdonnert, als Wachmann eventuell nach Magdeburg fahren zu müssen. Und das wollte ich einfach nicht. Ich habe keine Lust mehr, arbeiten zu gehen. Das muss ich mal so sagen. Warum ich nicht? Bin seit dem 1. August 2000 arbeitslos. Ja. Und ach, seit August 2000, das ist natürlich wahnsinnig lang. Ja, das ist schon eine Weile her. Das ist ja wahnsinnig. Seit August 2000 ununterbrochen arbeitslos. Mhm. Und ich habe hier wirklich keine Lust mehr. Also mit 58 Jahren, auf mich wartet sowieso keiner. Klartext heißt das, die haben dir etwas angeboten, aber da hättest du mit dem Auto hinfahren müssen. Ja, ich habe ja kein Auto. Ich bin ja viel zu arm, um mir ein Auto leisten zu können. Ja, warum hast du denn den Führerschein denn abgegeben? Ja, eben. Das verstehe ich nicht. Ja, ja. Das ist die Frage. Warum hast du das überhaupt gemacht? Ich hätte es auch lassen können. alles so bleiben lassen. Hast du denn dadurch, dass du den Führerschein abgegeben hast, hat das irgendeine Auswirkung darauf, ob du arbeitest oder ob du nicht arbeitest? Nein, hat es eigentlich nicht. Ja, dann verstehe ich es gar nicht. Ja, das verstehe ich ja selber nicht. Da haben wir zwei Themen. Das eine Thema ist, du hast keinen Bock mehr zu arbeiten. Ja. Das zweite Thema, dass du aus unerfindlichen Gründen deinen Führerschein abgegeben hast. Aus unerfindlichen Gründen, das ist das Schlimmere, ja. Ich hätte ja auch. Aber was war denn das gerade, was du mir erzählt hast, du solltest da und da hinfahren, um das da und da zu machen? Was war das? Ja, das stimmt. Ich hätte nicht unbedingt. Ich hätte es auch bleiben lassen können. Dann wäre alles so wie vorher. Der Führerschein, der lag sowieso bloß im Schlafstubenschrank und hat da gelegen und hat geschmort. Nochmal die Frage. Nochmal, so kommen wir nicht weiter. Nochmal die Frage. Das Arbeitsamt hatte dir was genau angeboten? Die hatten mir angeboten, die hatten gesagt, beziehungsweise geschrieben, dass ich eventuell als Wachmann in Magdeburg hätte anfangen können. Okay, wie viele Kilometer ist das von dir entfernt? 60 Kilometer ungefähr Luftlinie, ja. Und da hast du keinen Bock drauf? Ach, ist doch Blödsinn, ist doch das. Davon abgesehen, wie soll ich denn nach Magdeburg kommen ohne Auto? Das ist, man kommt, klar kann man mit dem Zug fahren, aber, du lieber Gott, mit dem Zug nach Magdeburg, da muss ich nach Roßlau fahren, in Roßlau umsteigen, von Roßlau nach Zerbst fahren, in Zerbst umsteigen, von Zerbst käme ich dann nach Magdeburg. Aber wie stellt sich das Arbeitsamt das denn vor, wenn du 60 Kilometer entfernt wohnst? Das müssen die dir doch auch irgendwie erklären, wie du dann da hinkommen sollst. Ja, das sagen die, das ist zumutbar. Ah, das heißt, du müsstest dann mit der Bahn und mit dem Bus jeden Tag die 60 Kilometer. Ja, ja, immer hin und immer her. Andererseits, Günther, was meinst du, wie viele Leute, die arbeiten gehen, jeden Tag auch 60 Kilometer fahren? Ja, mit dem Auto ist das kein Problem. Auch mit der Bahn. Dann setzt sich rein ins Auto und Nee, auch mit der Bahn. Das weiß ich hier aus dem Umland Köln von Bekannten, die jeden Tag eine ordentliche Tour hinlegen. Ja, in so Köln-Ballungsräumen, da möchte es gut sein, dass es geht, aber hier aber das, nicht. Das klingt mir wirklich, als würdest du es dir doch arg bequem machen. Nach dem Motto, ich kriege ja eh Hartz IV, dann lasse ich mal lieber die Seele baumeln und mache ja, genau, so ist das. Dann lasse ich lieber, genau. Ja. Wenn du jetzt kein Hartz IV bekämst, was dann? Puh. Dann würdest du aber, dann würdest du auch 60 Kilometer fahren. Könnte ich mir einen Strick nehmen, ja. Nee, das glaube ich nicht. Da würdest du schön fahren. Wenn du müsstest, würdest du fahren. Hm. Weißt du, ich finde das immer sehr provokativ, wenn ich das so höre. Ja. Weil du weißt, auch gerade im Osten, ja, dass da viele Leute sich wirklich extrem anstrengen und weite Touren fahren, um arbeiten, um wieder im normalen Leben drin zu sein. Ja, das stimmt, ja. Und dann kommt Günther und sagt, oh nö, kein Bock. Bin lieber zu Hause, guck Fernsehen. Ja, genau. Bleib lieber zu Hause, guck Fernsehen. Hm. Wie fühlst du dich denn dabei? Ja, es ist traurig, aber es ist so. Ich glaube ja auch, wenn du sagst das jetzt so provokant. So recht schön ist es nicht. Ja, ich glaube, dass du dich letztendlich da auch gar nicht so wohl bei fühlst. Hm, stimmt. Genau so ist es. Ich so direkt wohl, nee. Will ich mir auch nicht. Wie viel? Natürlich würde ich lieber arbeiten gehen. Na, selbstverständlich. Ja, warum hast du das ja nicht mal ausprobiert? Mhm. Wie viele Angebote hast du in diesen 14 Jahren der Arbeitslosigkeit schon abgelehnt? Ach, du lieber Gott. Das, also aus dem Stegreif kann ich jetzt gar nicht so direkt sagen. Also so viele waren es? Ja, ja, waren schon. Ach Mensch, Günther, dann gehörst du auch nicht bedauert. Mhm. Wahrscheinlich, wenn du ein bisschen Arsch in der Hose hättest, wärst du längst wieder im normalen Arbeitsprozess drin. Ja. Ja, ne? Ja, kann sein, kann nicht sein. Du bedienst gerade ein übles Klischee, sag ich dir. Was meinst du, wie viele Leute jetzt zuhören und denken, ja, genau so stellen wir sie uns vor. Und dann gibt es andere Leute, Arbeitslose, die uns zuhören, die händeringend arbeiten wollen, und einen Hals kriegen, dass du so redest, weil du deren Bild und Image kaputt machst. Das kann sein. Du bist ein Faulpelz. Du bist wirklich ein Faulpelz. Ja. Wird wohl einer recht haben. Ja, ja. Nur mache ich mir jetzt keine Hoffnung mehr groß, wenn du das 14 Jahre so machst, dass sich da noch groß was verändert. Was machst du denn den ganzen Tag? Och, lieber Gott, da ist... soll ich das sagen? Also ausschlafen, ja, und ausruhen. Natürlich, ja. Man hat ja auch einiges geleistet. Naja. Ja. Na, viel nicht. Lebst du denn eigentlich alleine? Ja, ich bin Single, wie man so schön neudeutsch sagt. Gut, aber man schläft dann vielleicht bis 10, 11 Uhr morgens. Nee, so lange nicht. Also nicht mal so lange, okay. Da ist schon die Sonne vorher aufgegangen. Ja, aber dann sitzt du mal eine Weile auf dem Sofa, aber dann sind immer noch 10 Stunden, die man rumkriegen muss. Ja, ja. Was machst du denn da? Fernsehen gucken. Wie viel Geld steht dir im Monat zur Verfügung? Ich hab's mal ausgerechnet, am Tag 8,30 Mark. Die darf ich ausgeben, also mehr nicht. Das heißt, ich kann natürlich kann ich mehr ausgeben, aber dann wird's Bein dicker, sozusagen. Also 8,30 Mark, das ist Euro, das ist 30. Du bist so ein bisschen in der Vergangenheit, ne? Mark und Ostzone und was du alles so sagst. Ja, ich rechne gerne Mark um. Nee. Mhm. Also 8,30 Euro, das ist der Tagessatz, den ich frei habe. Mhm. Ja, mehr nicht. Tja. Das na, Gott im Himmel, das geht. Was sollen wir jetzt noch sagen? Na, was soll man dazu sagen? Ich sag, du bist ein Faulpelz. Stimmt. Du sagst, es stimmt. Aha. Du sagst sogar selbst, dass du dich nicht wohlfühlst, letztendlich, wenn du ganz ehrlich dir gegenüber bist? Niemals nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Mensch, Günther, dann nimm doch mal einmal was an und probier es aus. Vielleicht kriegst du demnächst sogar ein Angebot in deiner näheren Umgebung. Dass du mal wieder vielleicht eine Weile in einem normalen Rhythmus drin bist. Ja, das wäre schon schön. Das hebt ja auch das Selbstwertgefühl. Ja, sicher. Du bist ja noch kein Alter mit 57, dass du jetzt schon den wirst die nächsten 30 Jahre so rumhängen, nur. Ja. So, jetzt haben wir die Sache mit dem Führerschein nicht geklärt, aber die können wir auch nicht klären, glaube ich, ne? Nee, das ist, wie gesagt, ich habe mir das so vorgestellt, den Führerschein, jetzt noch darauf zurückzukommen, da bin ich nochmal zum Verkehrsamt Wittenberg gefahren, bin dahin, habe gesagt, ich habe den Führerschein abgegeben. Ihr braucht der Bus, den Schockkasten aufzuziehen und nimmt ihn wieder raus und gebt ihn mir und gut. Oder war der Hintergedanke, wenn ich ihn abgegeben habe, dann bieten die mir noch weniger Jobs an, wo man einen Führerschein braucht? Das ist noch eine andere Geschichte. Das war an dem Tag, wo ich den Führerschein abgegeben habe, abends. Du machst abends zu Hause den Fernseher an und du siehst nur noch Autos. Mhm. Nur noch Autos. Mhm. Alle fahren so Autos. Oh, und das nervt, das ärgert. Also da furchtbar ist es geradezu. Da hast du gedacht, ich gebe mal meinen Führerschein ab, damit das weniger Autos auf den Straßen sind. Naja. Das ist nicht so eine Ohr nicht, aber es ist wirklich nervig. Du siehst alle fahren Autos. Mhm. Jeder fährt Auto. Weißt du, da ist Forsthaus Falkenau, da fährt der Förster Auto und da fährt sein Weib Auto und alle fahren, was weiß ich. Da spricht natürlich jetzt auch so eine Sehnsucht raus, dass du eigentlich auch gerne ein Auto hättest. Natürlich hätte ich gerne ein Auto. So, da wenn muss mir einer eins schenken würde. Ja, aber es soll dir keiner eins schenken, sondern du sollst es dir erarbeiten. Jo. Und somit dreht sich der Kreis wieder in unserem Gespräch. Dazu wird es aber nicht kommen, dass mir einer einen schenkt. Nee, aber es könnte dazu kommen, dass du es dir vielleicht verdienen kannst. Vielleicht, wenn du willst. Ich glaub's kaum. Also Günther, jetzt gibt's keine neuen Argumente mehr. Ah. Ich habe dir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ah. Ich würde mich freuen, wenn du den Hintern hochbekämst. Und du mich irgendwann mal anrufen würdest und sagen, ich bin der Günther von damals, ich habe jetzt einen Job und fahre ein Auto. Ah, das wäre ein Fest hier. Das wäre ja ein Traum. Ja. Also ich wünsche dir trotzdem etwas mehr Ehrgeiz und etwas mehr Glück und Entschlossenheit. Und Ehrgeiz, ja, das stimmt. Ehrgeiz, also ehrgeizig bin ich nicht sonderlich. Das ist wohl richtig. So, sicher, habe ich auch richtig erkannt. Ne? Günther, viel Glück, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Hey, tschüss, ciao. Tschüss. Tja, was soll man dazu sagen? Hier ist Saleh, 48. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Saleh. Also, es geht um dieses Thema, das gestern angesprochen wurde, gefangen. Ja, Das war unser Thema gestern. Genau. Mhm. Also da möchte ich was dazu sagen. Ich war von 2006 bis 2009 war ich in Haft gewesen. Ja, und da gingen verschiedene Sachen ab, die eigentlich nicht sein sollten. Sag mir rasch, weswegen du in Haft warst. Also, ja, ich hatte den Faden verloren, also bin auf den schiefen Weg gekommen. Und ja, da haben sich ein paar Vorstrafen angesammelt. Und letztendlich war es so gewesen, dass eine Auseinandersetzung mit meiner Freundin gewesen ist und die dann schließlich die Polizei geholt hat. Mhm. Und zwar war das so ihr Ding. Die hat immer provoziert, hat mich auch von Leuten öfter geschlagen und da habe ich einmal zurückgewischt und da hat sich gerecht und ist dann zurückgekommen mit der Polizei. Und dafür hast du 3 Jahre bekommen? Ja, es ging noch ein paar Sachen. Vorher bloß diese Auseinandersetzung mit der Polizei, das war das Ausschlaggebende und es war auch sehr heftig gewesen. Also, heftig in dem Sinn, dass du sie heftig geschlagen hast, oder was? Nein. Heftig war es, was dann kam, was dann die Polizei, die hat dann auch nicht gefragt, weil ich habe ja nicht bei ihr gewohnt. Die wollten mich dann auf die Straße setzen und wollten mich dann abführen. Und da ging das eine ins andere. Und ja, dann kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sehr heftig war. Zwischen dir und der Polizei? Zwischen mir und der Polizei, ja. Das ist natürlich schon schön bescheuert, wenn du dich darauf einlässt, wenn du das machst. Ja, ich muss sagen, um diese Frau, die es da ging, die hat ein mieses Spiel gespielt. Die ist auch mehrgleisig gefahren und war auch sehr, sehr aggressiv. Und wenn sie schlechte Laune gehabt hat, hat sie immer provoziert und danach die Polizei geholt. Also es war nicht einmal, unzählige Male Polizei geholt, wenn ihr irgendwas quergegangen hat, sozusagen. Also eine auch komplizierte Vorgeschichte. Komplizierte Vorgeschichte. Aber du wolltest etwas aus dem Knast erzählen? Ja, okay. Es war Folgendes. Als ich dann inhaftiert wurde, da passierte so Folgendes. Ich hatte Weisheitszahnschmerzen und habe auf die Klingel gedrückt und wollte eine Schmerztablette. Ja. Der Beamte hat mir dann gesagt, nee, heute nicht, morgen erst. Mhm. Ja, und dann bin ich so wütend geworden und habe an die Tür getreten. Mhm. Und dann sind die gekommen, haben mich einmal gewarnt. Und am nächsten Tag... Du warst alleine in der Zelle? Nee, es waren 4 andere Personen. Ach so. Ja, also insgesamt waren wir 4 gewesen. Mhm. Ja, und da haben die mich erstmal rausgeholt, haben gesagt, Junge, mach das nicht nochmal. Ja, und dann bis morgens habe ich dann ausgehalten, dann bin ich wieder auf die Ampel gegangen, habe nochmal nach einer Schmerztablette gefragt und dann haben sie gesagt, nee, jetzt nicht, warte. Ja, dann bin ich wütend geworden, habe nochmal in die Zellentür getreten. Ja, dann haben sie mich rausgezerrt, die Eisentreppen runtergeschmissen, haben mich getreten, geschlagen, mir die Hose runtergezogen, haben mich in so einen Raum, das nennt sich Loch oder Bunker oder so, an Ketten gelegt. Mhm. Dürfen die das? Ist das rechtens innerhalb einer Haftanstalt? Das weiß ich nicht. Wie lange warst du dann in diesem Raum? Oh, das kann ich nicht sagen, weil ich habe dann irgendwann das Zeitgefühl verloren, weil ich hatte da heftige Probleme. Ich lag auf dem Bauch, an Händen und an Füßen, mit angekettet. Und habe da irgendwie das Zeitgefühl verloren und war am Ersticken. Ich habe mit zu kämpfen gehabt, dass ich nicht ersticke. Mir ist dann auch aus der Nase, aus dem Mund, aus den Augen sind dann sämtliche Flüssigkeiten rausgekommen, weil ich so am Japsen war. Mhm. Ne? Und reden wir jetzt von ein paar Stunden, dass die dich da haben liegen lassen oder sogar noch länger? Gott, es war schon mindestens schätzungsweise 12 Stunden, denke ich. In dieser Zeit habe ich mich immer hochgestemmt, konnte dann immer, habe mich dann fallen lassen, habe dann keine Luft mehr gekriegt, bis ich dann irgendwann liegen geblieben bin. Sally, eine kleine Bitte, du musst, ich vermute, du hast den Ton an bei dir. Ja, Moment bitte. Ja. denn? Ja. Ja. Okay. So. Ja. 12 Stunden, jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil es immer so hinterher so ein Echo gab. So, 12 Stunden, was ist dann passiert? Ja, zwischendrin ist mal ein Beamter gekommen, an die Tür, an die Klappe aufgemacht, hat gefragt, und wie geht's dir? Ich sag erstmal schlecht. Mhm. Sagt er, falsche Antworten, hat wieder zugemacht. Mhm. Und ab und zu mal ist einer gekommen, der hat dann mit dem Schlüssel also hinhergemacht, dass man das hört, also dass ich denke, dass ich rauskomme. Aber mhm. die haben mich nicht rausgelassen. Die haben mich quasi an der Nase rumgeführt. Und diese ganzen Stunden lagst du so, wie du es gerade beschrieben hast, dort? Ja, diese ganzen Stunden, ja. Ich habe dann auch um Hilfe geschrien, aber... wer soll dir da helfen? Die haben sich da lustig gemacht und ich habe die auch hämisch lachen gehört. Die haben da richtig ihren Spaß dran gehabt. Ist das innerhalb dieser 3 Jahre nochmal passiert? Nee, das ist dann immer passiert. Also ich habe dann auch das Gefängnis gewechselt und da war alles in Ordnung gewesen. Du hast das Gefängnis gewechselt? Wie wechselt man ein Gefängnis? Ich wurde halt umgelegt. Warum? Ich wurde dann verlegt. Ja, es war so, die ganze Sache ging ja weiter. Ich war ja nicht einmal in diesem Loch, ich war ja mehrere Male. Das habe ich gerade gefragt, hast du gesagt nein? In diesem Loch war ich mehrere Male. Ja, das habe ich gerade gefragt. Okay, dann warst du mehrere Male. Ach so, dann habe ich dich falsch verstanden. Aber um da reinzukommen, musstest du dich ja schon ziemlich daneben benehmen. Ne? Du warst dann ja auf der Zelle zumindest, hast du es gerade erzählt, ziemlich aggressiv und hast gegen die Türen geschlagen. Also ja, du hast denen immer einen Grund gegeben. Das soll das nicht entschuldigen, was die gemacht haben, aber du hast dich ja auch nicht korrekt verhalten. Nee, das ist richtig. Ich hatte auch keine Erfahrung bis dato und habe das erste Mal, dass es passiert ist, hat sich so eine Wut aufgestaut, dass es dann unendliche Male passiert ist. Mhm. Ja, und aber dann bist du in ein anderes Gefängnis verlegt worden und da war es dann anders. Da war es komplett anders. Mhm. Da war ich quasi geimpft. Und habe dann nur noch aufgepasst, dass sowas nicht mehr vorkommt. Verstehe. Hast du das irgendwann mal einem Anwalt oder irgendeinem behördlichen Menschen gesagt, was da mit dir gemacht wurde? Nee, habe ich nicht gesagt, weil doch, ich habe es meiner Anwältin gesagt vor Gericht, aber bevor der Gerichtsverhandlung, die meinte, ich sollte drüber sprechen, aber ehrlich gesagt, ich hatte das erste Mal in meinem Leben richtig Angst, dass ich wieder in diese Haftanstalt zurückkomme und dass sie mich umbringen. Naja. Also das ist kein Scherz, ich hatte dann wirklich Todesangst. Und jetzt hast du schlimme Zeiten. Ich habe mich Gott sei Dank verlegt. Ja, jetzt bist du seit 2009 wieder draußen. Wie geht's dir heute? Was machst du? Also heute geht's mir einigermaßen gut. Ich bin noch ein bisschen gezeichnet. Es hat auch länger gedauert, bis ich da wieder ins Alltagsleben reingefunden habe. Manchmal falle ich auch wieder ein bisschen zurück. Nur arbeitsfähig bin ich momentan noch nicht. Ich habe auch, muss ich sagen, eine sehr starke Skoliose. Das ist auch eine Sache. Ich bin quasi ein Reha-Fall. Ich bin nicht für alles einsetzbar. Obwohl ich einen Beruf gelernt habe, ja. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Vielleicht können wir dir noch ein bisschen unter die Arme greifen. Wir überlegen mal. Okay. Du kennst das Prozedere. Du legst bitte auf und du wirst dann in den nächsten 10 Minuten oder ungefähr von meinem Mitarbeiter, dem Peter, zurückgerufen. Okay, ja? Alles klar, Domian. Wünsche dir alles Gute, Saleh. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Und wir haben hier den Klaus. Klaus ist 58. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Klaus. Ich habe gerade mit Erschrecken den Günther gehört. Ja. Ich bin selber seit 1998 in Sozialhilfe, beziehungsweise seit 2004 in Hartz IV. Mhm. Aber ich habe immer irgendetwas gemacht. Es war früher mal ein D-Mark 50 Job und heute ein Euro Job. Mhm. Ich habe zwischendurch auch schon mal eine Umschulung gemacht. Nur, man hat mich leider nicht mehr gelassen zu arbeiten, weil ich einfach zu alt war. Aber ich mache immer noch irgendetwas beruflich, ja, und wenn es nur zusätzlich ist. Du bist jetzt fast das gleiche Alter. Günther war 57, du bist 58. Und ja, ich bin noch 57. Naja, dieses Jahr 58. Umso ähnlicher ist das Ganze. Ja. Wie empfindest du denn, auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund deiner persönlichen Geschichte und deiner persönlichen Erfahrung, wie findest du seine Haltung und das, was er sagt? Das ist bescheiden. Weil, wie soll man das sagen? Ich kann mich nicht den ganzen Tag vor den Fernseher setzen und viereckige Augen kriegen. Geht nicht. Also, das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Mich hat's auch insofern geärgert, weil er diskreditiert so viele Menschen, die arbeitslos sind und die wirklich guten Willens sind. Ja, ja, klar. Mhm. Das hat mich ja auch geärgert. Das hat mich ja auch zu dem Anruf bewogen. Mhm. Also, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also, wenn er mal ein bisschen versucht hätte, Initiative zu zeigen oder so. Sind auch die Sachen, was ich jetzt in den letzten paar Jahren gemacht habe, diese 1-Euro-Jobs, das war alles auf meiner eigenen Initiative hin. Was waren das für Sachen, die du da gemacht hast, 1-Euro-Job-mäßig? Ja, das war zum Beispiel, ich sag jetzt nicht die Ortschaften. Nein. Ich habe zum Beispiel bei einer Firma habe ich ein Jahr lang Blumenkisten gebaut. Ich habe vorher nie gemacht, aber ist ja egal. Ich habe zum Beispiel Schalungen selber gebaut für die Blumenkisten aus Beton gegossen mit Armierung. Und das, ich vorher keine Ahnung von, ich habe es einfach nur gemacht. Und das alles für ein Euro die Stunde? Ja, genau. Und das ist jetzt für die Firma, habe ich das auch mit Logo gemacht, mit allem drum und dran, habe die Sachen aus Kacheln geschliffen, damit die Betonkisten beklebt und wie soll man das sagen, self-made oder sowas. Ja genau, und du hast vor allen Dingen dein ein gutes Gefühl gehabt, dass du zumindest was gemacht hast und auch noch, wenn da leider sehr wenig. Produktiv gearbeitet. Was hast du früher beruflich gemacht? Also ich habe ganz früher mal gelernt, technischer Zeichner, Heizung, Sanitär, Lüftung. Ja. Dann war ich jahrelang Kraftfahrer, berufsmäßig. Ich hatte einen Führerschein für 13,50 Euro, 13 Mark 50. Umschreibegebühr von Bund auf LKW Zivil. Und habe dann fast 20 Jahre als Kraftfahrer gearbeitet. Ja. Und ja, ich meine, ich habe auch ein bisschen Probleme hinter mir. Hatte mich damals dann von meiner Frau beziehungsweise von meiner Familie getrennt. Ja. Ja, und dann bin ich ein bisschen abgestürzt. Bin dadurch in Sozialhilfe geraten damals und heute bin ich eben dennoch Hartz-IV-Empfänger. Genau, aber bist dennoch ein Typ, der aktiv ist und nicht passiv in der Ecke sitzt und nur die Beine baumeln lässt. Klaus, ich finde das sehr, sehr gut, schön, dass du angerufen hast. Vielen Dank dafür und auch als schnelle Rückmeldung. Ich glaube, dass du im Sinne von vielen betroffenen Arbeitslosen gesprochen hast. Vielen Dank und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass es dort noch ein bisschen noch für dich positiver weitergeht als bisher. Wollen wir das Beste hoffen? Ja, wollen wir das Beste hoffen. Lieber Klaus. Dankeschön, Domi. Gerne. Tschüss, Klaus. Ciao. Und hier ist Indra, 18. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Indra. Hallo. Um was geht's? Ich hatte mit dem Freund meiner besten Freundin Sex. Dem Freund der besten Freundin. Wie lange ist es her? Das ist jetzt ungefähr 4 Wochen her. Wer weiß davon jetzt schon? Alle. Alle? Ach du lieber Gott, auch die beste Freundin? Ja. Wer hat es gesagt? Also das ist in der Disco passiert, auf der Toilette. Und wir hatten ein bisschen viel getrunken. Und dann ist es auf der Toilette halt passiert. Und als wir rauskamen, hat dann eine andere Freundin uns gesehen. Ah, deine beste Freundin war aber nicht mit in der Disco? Doch, die war auch mit dabei, aber die stand da nicht, also sondern eine andere Freundin. Das ist ja noch krasser. Die arme beste Freundin sitzt irgendwie an der Theke und trinkt was und du gehst vögeln mit ihrem Freund. Ja. Wie waren die Reaktionen? Ja, nicht gut. Also ich werde jetzt in der Schule gemobbt und keiner redet mehr mit mir. Ja, lass mal die Schule weg. Wie waren die Reaktionen von deiner besten Freundin? Die hat das ja erst später erfahren. Also als wir vom Klo kamen, bin ich einfach nur an der anderen Freundin vorbeigegangen und ganz schnell nach Hause. Die hat mich halt nur blöd angeguckt, aber in der Schule, da habe ich dann alles abgekriegt. Also die haben mir eine geklatscht und mich als Schlampe bezeichnet und so. Wie lange wart ihr denn da zusammen auf der Toilette? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Ja. Damen- oder Herrentoilette? Damen. Warst du sehr betrunken? Ja, wir hatten alle ein bisschen viel getrunken. So, aber dann hat deine Freundin das ja rausgekriegt. Ja. Nach einer gewissen Zeit. Nochmal die Frage, wie hat sie denn dann reagiert, als sie es erfahren hat? Ja, die hat nur gesagt, was ich denn für eine Schlampe wäre und halt, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben will. Und ja, das war es dann auch schon. Hat mir eine geklatscht und ist gegangen. Wie lange sind die beiden zusammen? Die waren 2 Jahre zusammen. Immerhin. So in deinem Alter, 18, 17, 19, so? Ja. Ja. Der Freund von deiner besten Freundin, also mit dem du Sex hattest, hat er sich dann von seiner Freundin getrennt oder sie sich von ihm? Nee, sie sich von ihm. Naja, klar, das liegt ja auch eigentlich nahe. Und wie ist jetzt dein Verhältnis zu dem Mann? Auch kein Kontakt mehr. Schöne Scheiße, ne? Ja. Alles falsch gemacht. Mhm. Was denkst du denn jetzt so im Nachhinein darüber, was du da gemacht hast? Ja, es war nicht toll so, aber ja, man kann es nicht mehr rückgängig machen, ne? Hast du denn für dich so ein, du hast wahrscheinlich schon viel drüber nachgedacht. Ich meine, nur mit dem Alkohol kann man das ja auch nicht erklären. Hast du ein Erklärungsmuster, warum das passiert ist? Also klar, ich fand ihn toll, aber ich war jetzt nicht verliebt in ihn oder so. Hattet ihr auch Drogen genommen? Nein. Und ihr beiden Mädels, wie lange wart ihr schon beste Freundinnen? Oh, seit Kindergarten schon. Mm. Mm. Dann hat die dir eine gescheuert? Ja. Hat gesagt, du alte Schlampe? Mm. Hat die das zu Recht gesagt? Ja. Und hast du versucht, ihr das zu erklären? Ja, aber sie hat nicht mit sich reden lassen. Ist denn das so, wenn man so beste Freunde ist, dann hat man ja auch gemeinsam einen Bekanntenkreis und man sieht sich irgendwie in der Stadt. Ja, wir waren ja in einer Klasse und das ging ja durch die ganze Schule und keiner redet mehr mit mir, also auch mit den anderen Freunden, mit denen ich befreundet war so. Und seit einer Woche bin ich jetzt auch nicht mehr zur Schule gegangen, weil ich halt voll gemobbt werde und voll Angst habe, zur Schule zu gehen. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht zu wechseln noch, aber... Das heißt, die ganzen Mitschüler stehen auf der Seite jetzt von deiner Freundin. Ja. Und die beschimpfen dich auch regelrecht und Schlampe und Drecksau und so. Miststück. Ich meine, was ist das für eine Schule? Eine Gesamtschule, Gymnasium oder Gesamtschule. Was? Das ist natürlich jetzt keine Lösung, dass du da gar nicht mehr hingehst. Ja, ich weiß, aber so komme ich da auch irgendwie nicht weiter. Du bist 18 Jahre alt, wie lange musst du noch zur Schule gehen? Bis zum Sommer. Ach so, länger nicht mehr? Nee, ja, in der 10. Ja, da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt durch. Ich bin auch schon, also ich gehe schon zum Psychologen, weil mich das alles so fertig macht, weil ich habe niemanden mehr, mit dem ich so reden kann, auch über meine Probleme oder so. Gibt es denn da, also du willst definitiv im Sommer, würdest du gerne deinen Abschluss machen und dann weg von der Schule? Ja. Ja, da ist natürlich ein Schulwechsel jetzt fast unmöglich oder äußerst dumm, das zu machen. Mhm. Gibt es denn da in der Schule einen Schulpsychologen? Nee. Gibt es einen Vertrauenslehrer, den man ansprechen kann? Ja, Vertrauenslehrer haben wir. Findest du den okay? Ja. Weiß der von der Geschichte? Nein. Sprich ihn an. Geh hin. Verplemper jetzt nicht so viel Zeit. Nicht, dass du doch deinen Schulabschluss gefährdest. mit dem Psychologen, das ist ganz gut, wir rufen dich gleich auch nochmal an, aber mit dem Vertrauenslehrer solltest du auf jeden Fall über die Situation sprechen. Der kennt die Schule und dass sich das irgendwie wieder zumindest für ein halbes Jahr noch einrenkt, damit du deinen Abschluss kriegst. Ja. Was hast du gelernt aus der Geschichte? Nicht mehr so viel Alkohol trinken und mich unter Kontrolle zu halten. Das ist ein guter Plan. Indra, ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, alles klar. Tschüss. Danke, Domian. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Donke und morgen melden wir uns wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer offenen und freien Themennacht. Und ab 0 Uhr könnt ihr, wie immer, sehr gerne anrufen, kostenfrei unter unserer bekannten Nummer. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Ciao.